Hallo, hallo, hallo, good morning. Hallo, hallo, hallo, guten Morgen. Verse 6. Vers 6. In the same way you receive Jesus, our Lord and Messiah, by faith. So wie ihr Jesus, unseren Herrn und Messias, im Glauben angenommen habt. Continue your journey of faith. So setzt auch euren Glaubensweg fort. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? In the same way that you've received him. Wie ihr ihn empfangen habt. So, how have you received Jesus? Wie hast du Jesus empfangen? Oh, I've received Jesus by spending a week in fasting and praying in intensity, crying out to him. Oh, ich habe Jesus durch eine Woche intensives Fasten und Beten empfangen. Listen, don't you think I'm against fasting? Hört zu, glaub bloß nicht, ich sei gegen Fasten. I love fasting. People who know me know that. Ich liebe Fasten. Leute, die mich kennen, wissen das. But don't you think I'm against praying either? I love praying. Glaub auch nicht, dass ich gegen Beten bin. Ich liebe es. But the question is, how do we define these things and how and why do we do these things? That's a big question. Die große Frage ist, wie wir beides definieren und warum wir es tun. So look what Paul said. Schau, was Paulus sagt. Paul said in the exact same way that you've received Jesus, that's how you have to continue your journey. Er sagt, dass du genauso fortfahren sollst, wie du Jesus empfangen hast. So many people get saved by faith and live by works. So viele Menschen werden durch Glauben gerettet und leben dann aus Werken weiter. So many people get saved by faith and then live by rules and regulations and religion. So viele Leute werden durch Glauben gerettet und leben dann gemäß Regeln, Gesetzen und Religion. Paul challenges the Christians in the Colossians, you have to continue your journey the same way. Paulus fordert die Christen und Kolosser heraus, ihren Weg auf dieselbe Art und Weise fortzusetzen. That was his passion. Das war seine Leidenschaft. Do you remember what he said? Erinnerst du dich, was er sagte? He said to the Galatians. Was er zu den Galaten sagte? He used very strong words. Er gebrauchte sehr starke Worte. He said, you foolish Galatians. Er sagte, ihr unverständigen Galater. Who has bewitched you? Wer hat euch verzaubert? And then he says this. Und dann sagt er, you've started in faith and you continue in the flesh. Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. You see, Paul was very, very passionate for the Christians to understand. Paulus war also sehr leidenschaftlich, dass die Christen verstehen. That Christian life is all about Jesus and Jesus is all about trusting him and faith. Dass es im Christenleben immer um Jesus geht und sich bei Jesus alles um Glauben dreht und ihm zu vertrauen. You know, so it doesn't help you that you start out so wonderfully in a Christian life. Es hilft dir also nicht, dein Christenleben so wunderbar zu beginnen. But then you move from faith to works. Wenn du dann vom Glauben zu Werken übergehst. This will not going, it's not going to give you what Jesus paid for on the cross. So wirst du nicht erleben, was Jesus am Kreuz für dich bezahlt hat. So my dear friend. Also, mein lieber Freund. Please, please, please, please. Bitte, bitte, bitte. You have to continue your journey until the last day of your life on earth. Du musst deinen Weg bis zum letzten Tag deines Lebens auf dieser Erde fortsetzen. Trusting completely in what Jesus did on the cross for you and not on what you have done for him. Indem du völlig auf das vertraust, was Jesus für dich am Kreuz getan hat und nicht auf das, was du für ihn tust. Remember. Denk dran. You can't continue in another way that you've started. Du kannst nicht anders weitermachen, als wie du begonnen hast. You know, the just shall live by faith, the Bible says this four times. Die Bibel sagt viermal, dass der Gerechte aus Glauben leben soll. So, is it right to get saved by faith? Yes, it is. Ist es also richtig, aus Glauben errettet zu werden? Ja, ist es. But is that the only thing that it's all about? No. Aber geht es nur darum? Nein. They just have to live by faith every single day until Jesus gets them or they breathe their last breath. Der Gerechte muss jeden Tag seines Lebens aus Glauben leben, bis Jesus kommt oder er seinen letzten Atemzug macht. So I have a question for you. Ich habe also eine Frage an dich. How are you continuing your journey of Christianity? Wie setzt du deine Christenreise fort? By completely trusting in him and what he has done or adding something else? Indem du völlig auf ihn vertraust und was er getan hat oder indem du dem noch etwas hinzufügst. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. If you added something else to your faith for salvation, you're not saved. Wenn du deinem Glauben an die Errettung etwas hinzugefügt hast, bist du nicht gerettet. Nobody is saved by a mixture of faith and works. Niemand wird durch eine Mischung aus Glauben und Werken gerettet. That doesn't exist. Das gibt es nicht. By faith we are saved through grace, not of ourselves, it's a gift of God. Durch den Glauben sind wir errettet aus Gnade und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Actually the other way around, by grace we are saved through faith. Eigentlich ist es genau andersrum. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Do you see there's nothing added to it? Siehst du, dem wurde nichts hinzugefügt. It's not by works. Es ist nicht durch Werke. Every single work we do for Jesus, we do them because he's conquered us with his deep love. Jedes einzelne Werk, was wir für Jesus tun, tun wir, weil er uns mit seiner tiefen Liebe erobert hat. Remember that. Denk immer daran. So you have to journey by a simple faith that is appropriate in faith all the rest of your life. Du musst also dein ganzes Leben in einfachen Glauben leben, der ein nehmender Glaube ist. Because you got saved by appropriating faith. Denn du wurdest durch nehmenden Glaube, Glaube, der Besitz ergreift, errettet. You simply said thank you, you simply believed it and you begin to act in your faith. Du hast einfach Danke gesagt, geglaubt und dann im Glauben gehandelt. That's how you have to continue until the life of on earth is over. So musst du weitermachen, bis dein Leben auf der Erde vorbei ist. But look what he says and continues in verse 6. Schau, was in Vers 6 weiter sagt. Oh, this is such a deep, deep truth that we all have to grab. Das ist solch eine tiefe, tiefe Wahrheit, die wir alle ergreifen müssen. Progressing further into your union with him. Indem ihr weiter in eure Vereinigung mit ihm Fortschritte macht. Hang on. Warte mal. Reiner, the Bible says that those who belong to the Lord, they are one spirit with him. Reinhard, die Bibel sagt, dass die, die zum Herrn gehören, ein Geist mit ihm sind. So if I'm one with him, how do I have to progress further in my union? I thought I'm one with him. Wenn ich also eins mit ihm bin, wie soll ich dann in meiner Einheit mit ihm Fortschritte machen? Ich dachte, ich bin eins mit ihm. Do you know, as I sat with Luciana, my PA, in the car driving to get Clayton's passport. Weißt du, als ich mit meiner Assistentin Luciana im Auto saß, um Claytons Pass zu holen. Several months ago, we spoke about this Bible verse. Vor einigen Monaten, da sprachen wir über diesen Bibelvers. And I said to her, do you know, it's not true that Christians actually all have this union with Jesus. Ich sagte zu ihr, es stimmt nicht, dass alle Christen wirklich diese Einheit mit Jesus haben. And it almost ended in an argument. Und wir stritten fast darüber. No, we all have, we all have, we all have. Nein, wir alle haben sie, wir alle haben sie. I said, no. Und ich sagte, nein. I said, every Christian has it, theologically speaking, but not experientially speaking. Jeder Christ hat sie theologisch gesehen, aber nicht, was das Erleben angeht. And just to say, I'm one with Jesus, is not going to change your life. Und nur zu sagen, ich bin eins mit Jesus, wird dein Leben nicht verändern. It doesn't at all. Überhaupt nicht. I said, think about this. Ich sagte, überleg mal. Is every husband and wife one flesh? Sind alle Ehemänner und Frauen ein Fleisch? A perfect unity. Eine perfekte Einheit. She said yes. Sie sagte ja. I said, how many do you know that actually live this in experience? Ich fragte sie, wie viele kennst du, die das wirklich erfahrbar erleben? And her eyes opened. Das öffnete ihre Augen. You see, there's one thing that what Jesus did on the cross for us and what actually is already ours. Siehst du, es ist eine Sache, was Jesus für uns am Kreuz tat und was tatsächlich schon uns gehört. But we have to further progress into this union all the time. Aber wir müssen in dieser Einheit mit ihm weiter voranschreiten. So from God's point of view, have I always been perfectly one with Christ? Yes. Also bin ich aus Gottes Sicht immer vollkommen eins mit Jesus? Ja. But am I experiencing much more unity with Jesus today than I did 10 years ago? Oh yeah, much more. Aber erlebe ich heute viel mehr Einheit mit Jesus als noch vor 10 Jahren? Oh ja, viel mehr. Paul expressed this to the Philippians. Paulus drückte das den Philippen gegenüber aus. And we'll talk about this tomorrow. Darüber reden wir dann morgen.